Natürlich hat das was mit der Flüchtlingspolitik zu tun. Ich bin Parteivorsitzende, ich bin Bundeskanzlerin und in den Augen der Menschen kann man das nicht trennen und deshalb bin ich natürlich auch verantwortlich. Ich halte dennoch die Entscheidungen, so wie sie getroffen wurden, für richtig und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Also Verantwortung ja, aber Schuldbewusstsein eher nein, würde ich sagen. Ja, wobei es ja auch die Frage ist, ob man wirklich einer einzigen Person alle Verantwortung hierfür ja in die Schuhe schieben kann quasi. Mhm. Aber das passiert ja gerade politisch und darüber wollen wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Schönen guten Tag. Guten Tag. Kann man das wirklich machen, die Kanzlerin alleine für die Ergebnisse der gestrigen Wahl verantwortlich? Nein, keineswegs. Und insofern war es schon interessant, dass Angela Merkel ein bisschen ungeschützt, es ist ja immer spannend, wenn Interviews oder beziehungsweise Anfragen von Journalisten gestellt werden, sie ungeschützt sagte, ich übernehme die Verantwortung. Das ist natürlich eine Aussage, die in ihrer Pauschalität gar nicht zutrifft. Man muss gewissermaßen Angela Merkel vor Angela Merkel schützen. Sie hat natürlich maßgeblich dazu beigetragen, dass die Menschen nach Deutschland kamen, dass hier eine Bereitschaft auch war, sie aufzunehmen. Aber das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht zuletzt auch dem Konflikt innerhalb der Union geschuldet. Also das heißt, der Eskalation, der Schürung einer Angststimmung und die für die ist maßgeblich natürlich auch die Schwesterpartei CSU verantwortlich. Das heißt, es wäre viel zu einfach, dieses schwarze Peter-Spiel, was jetzt ja begonnen hat, gewissermaßen alles zu Merkel mitzuspielen. Nein, es gibt mehr Verantwortlichkeiten. Das heißt, diese Frage, das ist ja dieser alte Satz von der CSU, es darf irgendwie keine Partei rechts von uns geben. Das heißt, diese Wahl ist im Prinzip in Ihren Augen so ein bisschen ein Beweis dafür, dass das nicht funktioniert, sondern dass das im Gegenteil noch eine Partei rechts von der CDU oder CSU stark machen kann. In der Tat. Die CSU hat von Anfang an natürlich dem alten Credo von Franz Josef Strauß Folge leisten wollen. Rechts von uns ist nur noch die Wand. Also genau wie Sie sagten, es darf keine rechte Partei neben uns geben. Aber das hat eben ironischerweise, wenn wir uns gerade die letzten Wochen anschauen, dazu geführt, dass mit diesem Sicherheits-, mit diesem Angstdiskurs die Wähler regelrecht in die Arme der AfD getrieben worden sind. Erinnern wir uns nur an die letzten Wochen. Es war maßgeblich Herr Café, Innenminister aus Mecklenburg-Vorpommern, der mit seiner Burka-Verbotspolitik eine Burka-Kampagne in Mecklenburg mitgeschürt hat, obwohl wir keinerlei Burka-Trägerin in Mecklenburg-Straßen sehen. Das heißt, dort wurde auch mit den Angstphänomenen gespielt, beziehungsweise sie wurden geschürt. Die AfD hat genau das abgefangen gewissermaßen und das hat auch maßgeblich zu den Wahlverlusten der Union beigetragen. Nun ist ja trotzdem die Frage, wie immer nach diesen Wahlen, wie geht's weiter? Die Flüchtlingspolitik hat eine große Rolle gespielt, das wird sie auch bei den künftigen Wahlen. Die nächste steht ja schon vor der Tür am 18.09. in Berlin. Und deshalb waren ja gestern sowohl CSU eben als auch SPD wieder ganz schnell dabei, Kursänderungen zu fordern. Die Obergrenze für Flüchtlinge war wieder im Gespräch. Aber Sie haben es eben gesagt, die Kanzlerin hat zwar Verantwortung übernommen, auf der anderen Seite hat sie aber auch gesagt, ihre Entscheidungen bisher hält sie für richtig. Sagen auch Sie, die waren richtig und sie soll bei ihrem Kurs bleiben? Das ist so eine ganz große Frage, die Frage, über die Historiker entscheiden werden. Entscheidend aber ist, natürlich war nicht jede der Entscheidungen von Angela Merkel richtig. Sie hat ohne Frage zu lange gewartet, um beispielsweise Erklärungen zu liefern. Dass sie sehr spät in zwei Talkshows aufgetreten ist, um dort Erklärungen zu finden, war mit beileibe nicht hinreichend. Aber das viel Dramatischere und bis heute Entscheidende ist doch Folgendes. Diese Angststimmung, diese Haltung des »Wir schaffen es gerade nicht«, ist meines Erachtens nicht maßgeblich auf den Merkelschen Satz des »Wir schaffen das« zurückzuführen, sondern auch auf die Tatsache, dass diese Stimmung, die sie ja schüren wollte, eines Optimismus, eines positiven Herangehens an die Sache, auch von ihrer eigenen Partei massiv untergraben wurde. Das heißt, die Stimmung, die da lautete, wir schaffen es gerade nicht, wir sind der Probleme nicht Herr, die hat sich gewissermaßen als ein diffuses Angstsyndrom gerade in Regionen breit gemacht, in denen wir mit der Flüchtlingsfrage es gar nicht zentral zu tun haben. Mhm. Es sind ganz andere Ängste, die jetzt nach vorne drängen. Es sind diffuse Ängste vor der Globalisierung. Natürlich sind Teile, gerade Vorpommerns, abgehängt ist, sind Teile der Zurückgebliebenen im wahrsten Sinne. Wir wissen, dass in Vorpommern viele, viele Menschen, gerade die Mobilen, das Land verlassen haben. Diese Leute projizieren jetzt auf den Flüchtling alle ihre Ängste und damit wird das, wir schaffen das, zu einer veritablen Bedrohung. Herr von Lucke, würden Sie denn da sagen, dass Angela Merkel aus dieser Wahl jetzt innerparteilich in der CDU als Verliererin hervorgeht? Sie ist geschwächt, sie ist massiv geschwächt. Die eigentliche Ironie besteht jedoch für mein Verständnis genau darin, dass wenn diese selbstzerstörerische Tendenz innerhalb der CDU-CSU weitergeht, also letztlich das Spiel gegeneinander, das jetzt ja auch schon darin besteht, dass man gar nicht genau weiß, wann die CSU zulässt, dass Angela Merkel zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wird. Wenn das weitergeht, leiden im Endeffekt alle beiden Parteien, also auch die CSU, massiv darunter. Es ist ein Spiel zur Schwächung der eigenen Union bei gleichzeitiger immer weitergehenden Stärkung der AfD. Das ist die eigentliche Ironie, denn bisher, das ist doch die Krux der Geschichte, auch wenn Angela Merkel gegenwärtig angeschossen wird, es gibt nach wie vor keine Person innerhalb der Union, die sie adäquat vertreten könnte. Das heißt, es ist ein Spiel zu Lasten der gesamten Union. Und deswegen geht meines Erachtens bei dem Schwarze-Peter-Spiel die ganze Union als Verliererin vom Spielfeld. Sagt der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen.